Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel, mit dem wir heute an den Dramatiker und den dienstältesten Theatermacher Georges Tabori erinnern. Er wurde am 25. Mai 1914 in Budapest geboren und er starb im vergangenen Jahr am 23. Juli in Berlin. Der Spielmacher, als den er sich selbst gern bezeichnete, stand noch im hohen Alter auf der Bühne und inszenierte zuletzt am Berliner Ensemble. Die meisten seiner Erzählungen und Theaterstücke wurden als Hörspiel adaptiert. Allein im frühen RIAS Berlin und später hier im Deutschlandradio entstanden 12 Hörspiele, meist unter der Regie von Jörg Jannings, sowie zahlreiche Porträts und Produktionen, in denen Georges Tabori auch als Schauspieler engagiert war. Viel Freude beim Wiederhören. Die Ballade vom Wiener Schnitzel. Die Ballade vom Wiener Schnitzel oder Alfons Morgenstern hat einen Albtraum von Georges Tabori. Ich war es, der verdunkelt einen Plan und Wörter sprach ich ohne Einsicht. So höre mir so bitte. Oskar! Nein! Oskar! Ich will dich fragen. Belehre mich. Nur durch Gerüchte wusste ich von dir. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. So höre also bitte. Bist du Hiob? Morgenstern? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht! Meine Freunde, löffelt eure Suppe aus, während ich das Kalb paniere. Noch nicht? Wann? Bald? Heute Abend. Blutdruck steigt. Ach, ich würde sagen 180 zu 90. Ich bin nicht mehr so jung, wie ich mal war. Otto, ruf zurück, sobald du etwas weißt. Alles, etwas, nichts. Wiener, Mitbürger, Freunde, begraben will ich. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber wie Sie wahrscheinlich wissen, erwarte ich Neuigkeiten. Neuigkeiten von entscheidender Bedeutung, von keinem geringeren als dem Corona-Wider-Guide. Man munkelt, dieses Restaurant soll einen Preis bekommen für seine gastronomische Gediegenheit, besonders für sein Wiener Schnitzel, einen Stern. Ein Stern. Mein Neffe Otto, ansonsten Küchengehilfe, nicht sehr klug, aber verlässlich, ist im Hauptquartier des Guide in Allergasse 11 heute Abend die Nacht der Nächte, die jährlichen Preise verteilt werden. The winner is the winner. Ich erwarte ja nicht, dass Sie meine Erregung teilen, aber seit einigen 30 Jahren tue ich mein Möglichstes, um den Gaumen meiner Gäste zu befriedigen. Mein Wiener Schnitzel zum Beispiel hat jenseits der Grenzen Wiens ein Quäntchen Berühmtheit erlangt. Dr. Lohmeyer kam viele Jahre lang den weiten Weg von Innsbruck mit seiner 300 Pfund schweren, aber charmanten Frau und stopfte sich voll, wobei er rief, mehr, mehr, bis er platzte. Leider, blau im Gesicht lag er da, die Zunge hing ihm aus dem Mund und flüsterte, Hermann, ihr Wiener Schnitzel ist nicht von dieser Welt. Ich meine auch nicht mehr. Begrab mich am Inn mit einem Schnitzel mir zur Seite. Landmann, Sie haben 5 Sterne verdient. 5 Sterne? 10 Sterne? Und Wasser. Wasser. Wasser. Willkommen in Hermanns Herberge. Gerade zur rechten Zeit, mein Herr. Ein Tisch für eine Person. Dürfte ich einen Aperitif vorschlagen? Key Royal, Cabaret oder Bloody Mary? Wasser. Wasser? Vom Hahn. Vom Hahn. Das Wiener Wasser vom Hahn ist berühmt für seine unverseuchte, erfrischende Qualität. Es wird oft mit einer Jungfrauenquelle verglichen. Ach ja! Und dann hätte ich gerne 2 Scheiben Toast ohne Butter, zwecks Warmhaltung eingehüllt in eine silberne Serviette und eine Portion indischen Tee in einer vorgewärmten Kanne. Dazu Milch und ein Slopbesen. Ein was? Ach, mein Herr, bestimmt wissen Sie doch, was ein Slopbesen ist. Wie gehört? Eine kleine Porzellanschale, wo die Reste des Tees, nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat, deponiert werden. Es tut mir schrecklich leid, aber wir haben nur Tee im Glas mit einem Beutel darin. Beutel? Beutel. Ich bin Inspektor Morgenstern. Nicht Sie kennenzulernen. Vom Kronawitter Guide. Gott hat meine Gebete erhört. He is a jolly good fellow. And so say all of us. Haben Sie Neuigkeiten für mich? Ja. Hören Sie die guten Nachrichten. Ich bin Dyspeptiker. Er ist Dyspeptiker. Dyspeptiker? Was könnte das wohl sein? Chronische Verdauungsstörung, Flatulenzen, apoplektisches Trauma, periphere Durchblutungsstörung. Dies ist leider mein letzter offizieller Besuch. Ich gehe in Rente. Sonst hätte ich meine Identität nicht preisgegeben. Im Kronawitter-Guide sind alle anonym. Um Missbräuchen des Systems vorzubeugen. Bestechungen aller Art. Ich war vor einem Jahr hier in einem karottenfarbenen Zweireiher und assyrischem Vollbart. Oder vor 2 Jahren. Ich prunkte gerade mit einem aggressiven türkischen Schnauzbart. Ich glaube nicht, dass Sie mich erkannt haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Sie mich erkannt haben. War ich leidenschaftlich an Ihrem Gulasch interessiert. Ob vom Schwein oder vom Kalb. Die Nockerl waren verzüglich. Aber die Soße. Die Soße. Ach, Hermann. Die Soße war viel zu dick. Und das Fleisch selbst. Ich zögere es auszusprechen. Das Fleisch war nicht nur batzig, sondern zäh. Zäh! Zäh? Sagten Sie zäh? Ich habe 45 Minuten gebraucht, um ein kleines Stück durchzukauen. Aber vielleicht noch entscheidender, wir haben auch über das Ambiente zu berichten. Die Tapete hatte und hat immer noch die depressive Farbe vom Inneren eines Außenklos. Das Gemälde da drüben, Venus und Sardine. Nun, ich kenne mich in der Mythologie nicht allzu gut aus. Aber was soll Venus mit einer Sardine? Und die Toilette. Ich zögere es auszusprechen. Als ich sie aus professioneller Neugier aufsuchte, hatte jemand vergessen abzuziehen. Und das Toilettenpapier. Unterschätzen Sie das Toilettenpapier nicht. War, wie soll ich es taktvoll umschreiben? Zu kleinbürgerlich, zu unfreundlich, zu rau. Und schließlich, was Ihr Wiener Schnitzel angeht. Was siehst mit meinem Wiener Schnitzel? Das Schnitzel. Das Schnitzel von Wien? Mir ist ganz nostalgisch, welche Erinnerungen. Es kam im 18. Jahrhundert aus der Lombardei und eroberte den allgemeinen Geschmack. Schubert liebte es. Beethoven verschlang es. Der Prinz von Savoy ging nie ohne zu Bett. Die Mode ändert sich. So auch unser Geschmack. Leb wohl, liebes Schnitzel. Im Restaurant Salzkammer und sogar bei Oswald und Kalb überzieht es nicht den Teller mit einem Klecks Kartoffelsalat als Beilage. Oh nein, Es ist unkenntlich gewellt zu zwei kläglich panierten Scheibchen. Bedauerlich, aber unvermeidlich. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Dieses erbärmliche Schnitzel, das früher den ganzen Teller bedeckte, die Wonne des Fernfahrers, doch dem gehobenen Geschmack kaum zumutbar. Es lässt mich erschauern in der Erinnerung an die gute alte Zeit. Aber heute ist es für einen erfahrenen Gaumen untauglich. Ja, es ist vulgär, ohne Charakter. Ein verstaubtes Museumsstück, unwiderruflich dahin. So wie Pferdekutsche, Vatermörder, Ruckschöße, Jungfrau und seufzendes Verlangen. Und Schnitzler, Arthur und der Walzer, Wiener. Und die kaiserliche Pracht und Franz Josef mit gefalteten Händen. Mit seinem seltsamen Bart und seine Geliebte. Dahin, seine schwerenden Augen, sein mächtiges Reich, das Europa durchzog von Triest bis Lemberg. Wie ein Schnitzel. Wollen Sie nicht wenigstens ein Stück probieren? Ich bin auf Steiger.de, lieber Herrmann. Meine Gallenblase steht Kopf. Ist 10 cm nach links gewandert. Meine Leber so dick wie ein Fußball. Mein ganzer Verdauungstrakt ist, wie soll ich es diskret ausdrücken? Kaputt. Wollen Sie mir zu verstehen geben, dass ich den vielbegehrten Stern nicht bekomme! Weit davon entfernt, einen vielbegehrten Stern zu bekommen, ist Ihr Etablissement aus dem Kronawitter Guide eliminiert. Eliminiert? Eliminiert. Gestrichen. Gestrichen. Gestrichen. Aber Kinn hoch. Nächstes Jahr, wer weiß, kommen Sie wieder und experimentieren mit einer Fischsuppe. Bouillabaisse ist wieder in. Und wer weiß, Hoffnung nimmer versaget. Sie könnten ihre frühere Bedeutung und, wer weiß, einen Stern wiedergewinnen. Gebt ihm einen Schnitzel! Stopft es dem Saujud in den Schlund! Sich ihnen zu entziehen. Absolut sinnlos. Sinnlos. Alfons. Alfons, nimm Hut und Mantel ab und setz dich ans Frühstück. Wohin sollte ich mich ihnen entziehen? Wohin? Wohin? Alfons, nimm Hut und Mantel ab und setz dich ans Frühstück. Oder ich schreie. Der Delinquent. Krieg die Henkersmahlzeit serviert. Wie dem auch sei, nimm Hut und Mantel ab. Sie machen mich nervös. Angela, Liebes. Wir müssen stark sein. Ja? Leichter gesagt als getan. Aber komm, bleib ruhig sitzen, bitte. Versuch mir einmal zuzuhören, ja? Als ich eben nach Hause kam, die Eier noch unbeschadet. Ich war kaum durch die Haustür, da hörte ich, wie sie Frau Grünspan die Treppe runterzerrten. Sie schrie, Oskar, Oskar, Oskar, Oskar. Frau Grünspan? Ich drückte mich gegen die Wand und tauchte, naja, also eigentlich tauchte ich nicht, ich schlüpfte in die Wohnung des Hausmeisters. Die Tür stand, ja, wie soll ich sagen, die Tür stand barmherzigerweise offen. Dann kamen sie. Zwei SS-Männer stießen Frau Grünspan. Sie verrenkten ihren Arm mal in diese, mal in jene Richtung, traten ihr in die Kniekehle und katapultierten sie hinaus auf die beschneite Straße. Ich frage dich noch einmal. Wer zum Teufel ist Frau Grünspan? Die Frau von Herrn Grünspan. Er ist kahl. Sie trägt einen buschigen Schnauzbart. Sie leben in Wohnung 2 im ersten Stock. Seit wann? Ja, schon immer. Nie von Ihnen gehört. Grünspan ist Toxikologe und taub. Die SS-Männer beschimpften sie aufs Abscheulichste. Wer? Die SS-Männer. Warum bist du nicht eingeschritten? Sie waren 1,90 groß, blond, muskulös, mundgesichtig, mit Bierbäuchen. Und in den Knopflöchern trugen sie Hakenkreuze. Was ist das? Krumme Kreuze. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Geh. Sieh aus dem Fenster. Frau Grünspan rutscht auf den Knien und wischt 2 Magenta-Wiets vom Pflaster. Sie haben ihr den Arm gebrochen. Auf der Straße ist niemand. Sie werden sie wohl in die Elfenbeingasse gezerrt haben. Da ist die Sammelstelle für die Opfer. Ganzen Vormittag haben sie 10 bis 15 Glaubensgenossen zusammengetrieben. Darunter den hageren Rabbi Süßmut. Sie tragen mindestens 2 Wintermäntel. Siehst du? Dazu schäbige Koffer. Sie warten alle auf ihre Deportation. Alfons, wir haben das Jahr 1996. Eben, und ich bin der Nächste. Ah, grüß Gott, Frau Morgenstern. Sagen Sie, passt es, wenn ich jetzt Ihren... Ach, grüß Gott, Herr Lichtenstein. Es tut mir leid, aber kommen Sie später wieder. Es passt jetzt nicht, den Schornstein zu fegen. Wer war das? Der Schornsteinfeger. Was glaubst du nur? Ich kenne Herrn Lichtenstein seit 2 Jahren. Er kommt 4-mal im Jahr, um meinen Schornstein zu fegen. Die Lichtensteins ändern sich. Weißt du? Alle ändern sich. Nur du bleibst dieselbe. Süß, ahnungslos, unschuldig. Eine reine Arierin und von seliger Ignoranz. Jeden Moment wird es an der Tür klopfen. 3-mal vielleicht. Sie kommen mich holen. Es gibt keine drinnen. Dafür ist es zu spät. Holst du mir meine grüne Reisetasche, ja? Ich packe besser das Nötigste zusammen. Socken, Seife, Salami und das Alte Testament. Gestern Nacht müssen sie das Ruder übernommen haben. Die Geschichte wiederholt sich. Es ist sinnlos, sich ihnen zu entziehen. Wohin sollte ich mich ihnen entziehen? Gib mir eine Tasse Kaffee und trockne dir die Augen. Dir wird nichts geschehen. Sag ihnen, ich hätte dich brutal gezwungen, mich zu heiraten. Wedle mit deiner Geburtsurkunde. Sag ihnen, ich hätte hypnotisiert. Ich habe Frau Lipschitz im Supermarkt getroffen. Sie hat meinen Gruß nicht erwidert. Ich sagte... Fritz! Oh, Alfons ist ausgeflippt. Na hallo, Frau Lipschitz. Ich weiß nicht, wer das ist, aber sie sind wieder da. Und hinter Alfons her. Eine Frau Grünspan. Es gibt keine Frau Grünspan. Ihren Arm verrenkt. Sie sammeln sich in der Elfenbeingasse. Es gibt keine Elfenbeingasse. Aber die 2 SS-Männer haben sie auf die Straße gezerrt und gezwungen, das Pflaster zu schrubben. Wieso? Frag mich, wieso? Sie haben sie jedenfalls gezwungen. Völliger Quatsch. Bitte, komm her, bitte. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde nicht den Helden spielen. Sie haben nicht verdient, dass ich den Helden spiele. Ich werde schlau sein, wie ein Fuchs. Im Schrank. Meine Sommersachen. Meine Sommersachen. Welche Erinnerungen. Frieden. Sonnenschein. Verbrannte Haut, 2 Tennisschläger, ein Unterwasseratemgerät, ein Koffer, Auf den werde ich mich setzen, ich werde warten. Entweder gibt es einen Gott oder er existiert nicht, eine Tasse Kaffee. Ah, Dolphy. Liebe Frau Morgenstern, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ein paar bunte Wurfsendungen für Ihren Mann. Ist er zu Hause? Er ist ausgegangen. Wo kann er schon hingehen im Schneesturm? Zur Bäckerei. Frische Brötchen holen. Die Bäckerei ist zu. Weihnachten steht vor der Tür. Dolphy, wie lieb, dass Sie so instruktiv sind. Aber mein Mann wird schon einen Weg finden. Er ist sehr findig. Eine koschere Bäckerei. Wie geht es Ihrer Mutter? Noch immer im Spital. Man hat 2,5 bösartige Zysten hinter ihrer Gallenblase entdeckt. Wie schrecklich. Richten Sie ihr bitte meine herzlichsten Grüße aus. Wie lange ist er weg? Oh, er wird jeden Moment zurück sein. Was Bäckereien betrifft, ist er ziemlich schnell. Ja, mal schade. Sie sind besonders schön heute Morgen. Ich muss jetzt Wäsche waschen. Ich kann Ihnen helfen. Ist nicht nötig. Ich bin einsam. Wer ist es nicht? Könnten wir nicht zusammen einsam sein? Schon, nur dann wären wir nicht mehr einsam. Wann es so ist, dann komme ich morgen früh. Schneesturm oder nicht. Ziehen Sie sich warm an. Wer war das? Nur der Postbote. War scharf auf dich. Er ist ganz harmlos. Ein Postbote harmlos? Wenn mir nicht so verdammt ernst zumute wäre, dann würde ich über deinen entwaffneten Wissensmangel in Sachen Scharfsinn lachen. Postboten sind jung, sie sind mächtig. Sie tragen zumindest in Wien keine Uniform. Sie lächeln gefährlich, sie haben Zutritt zu jeder Wohnung. Sie öffnen Briefkästen und Herzen unsere tägliche Post. Sie arbeiten für die Regierung, was beim gegenwärtigen Stand der Dinge bedeutet, dass sie für die arbeiten, die Winston Churchill einst die Nazis nannte. Was wollte er? Er hat ein paar Wurfsendungen gebracht. Sie lassen die Postboten normalerweise unten auf den Briefkästen liegen. Sie steigen nicht 5 grausame Treppen hinauf, um sie abzuliefern. Es sei denn, sehr aufschlussreich. Hat er nach mir gefragt? Ist der mosaische Mann zu Haus? Hat er dich geherzt? Alfons, der weiß nicht, wie man herzt. Dolphy ist ein Mensch mit Respekt. Ah, so heißt er also. Dolphy. Dolphy. Wie Adolf? Wie ein Dollfuß? Er ist ganz harmlos. War er, ist er nicht mehr. Ist niemand. Die neue Regierung verspricht den Postboten volle Potenz. Heutzutage klingeln sie immer zweimal. Wenn er morgen wiederkommt, und das tut er bestimmt, sag ihm, ich sei in Buenos Aires. Ist das nicht ein bisschen weit? Weit von wo? Sag ihm, ich sei in quasi religiösen Geschäften unterwegs. Eine Untersuchung der Beziehung zwischen Schweinerippchen und mosaischem Gesetz. Ich käme, sagen wir, im Februar zurück. Sollte er zu vertraulich werden, dich zum Beispiel Schatzi Maus oder Muschelpuppe nennen, stoß einen kehligen Schrei aus. Schließlich bist du rein. Trag dein Haar in einem Knoten. Bist du rein? Ach, Alfons. Du weißt, ich bin rein wie Treibschnee. Du wirst mich doch nicht verlassen. Nur weil ich ansatzweise beschnitten bin. Das ist nicht meine Schuld. Ich war 3 Jahre alt. Niemand hat mich gefragt. Die meisten Araber sind auch beschnitten. Weißt du, was Frau Schwarzkopf getan hat? Sie war 50 Jahre mit Herrn Schwarzkopf verheiratet. Und jetzt hat sie ihn denunziert. Er hätte sie 49 Jahre lang geschändet, sie auf den Rücken geschleudert und geschrien, Mathilde, Mathilde, du arisches Aas. Sei mir keine Frau Schwarzkopf. Oh, Fritz! Wo ist dein wahnsinniger Ehemann? Im Schrank. Überlass mal alles mir. Er leidet an dem wohlbekannten Syndrom der hebräischen Paranoia. Die Nazis sind nicht wieder da. Noch nicht. Das Wichtigste ist jetzt, ein einigermaßen sicheres Heilmittel, ihm seine beschorenen Fantasien nicht auszureden, sondern zu verstärken. Alfons? Alfons, hier ist dein Schwager Fritz. Was kann jeder sein? Komm raus da! Es ist keine Sekunde zu verlieren. Was ist los? Ein armer Schatz, dass das wieder passiert. Ein Pogrom im Jahre 1996. Aber wo ein Wille ist, da ist mehr oder weniger ein Weg. Heiliger, was machst du hier? Angela hat mich angerufen. Wer hat dir gesagt, du sollst ihn anrufen? Ich habe ihn nie gemocht. Er hat mich nie gemocht. Inzestiöser Schuft. Hat er dich nicht schon im Alter von 2 geherzt? Arbeitet er für die Nazis? Steckst du mit ihm unter einer Decke? Du steckst mit ihm unter einer Decke. Das ist ein Anti-Alfons-Komplott. Na schön. Ich stamme aus einer langen Reihe von Märtyrern. Die Jungfrau von Orleans, eine entfernte Verwandte. Mein Sparbuch liegt in der zweiten Schublade links, versteckt hinter einem Foto von mir im Alter von 12 mit Teddybär. Nimm es. Was kümmert es mich? Und sollte Fritz mich erschießen wollen, steck dir Watte ins Ohr. Fritz ist gekommen, um dir zu helfen. Das sagen alle. Ist Kastration eine Hilfe? Ist die Guillotine eine Hilfe? Komm, bringen wir es hinter uns. Du kriegst 3000 Schilling für jeden toten Glaubensgenossen. Gib mir eine Augenbinde. Was? Du hast nicht meine Augenbinde? Na gut, dann mach die Augen zu, ich bete. Ich zähle bis 3. 1, 2, 4. Was ist denn jetzt wieder los? Soeben haben sie den jungen Perlmutter aus dem 3. Stock festgenommen und 2-mal geschlagen. Einmal auf den Kopf und das 2. Mal daher der Schrei auf das Schienbein. Wer ist der junge Perlmutter? Der alte Perlmutter leitet ein Bordell am Währinger Gürtel. Der junge Perlmutter wollte nichts damit zu tun haben, aus religiösen Gründen. Alfons, wenn du mir, deinem einzigen Schwager, nicht traust, wem traust du dann? Niemand. Ich weiß dein Misstrauen zu schätzen. Ich würde mir selbst nicht trauen. Aber du weißt, was mit Frau Grünspan geschehen ist. Sie haben sie die Treppe runtergeschubst. Warum? Damit ließen sie es nicht bewenden. Sie stießen sie die Elfenbeingasse auf und ab, bis sie mit ihrem letzten Atemzug ausrief: Wartet, bis Beckenbauer davon hört, ihr Schweine! Und alle anderen sind schon zum Westbahnhof gekarrt worden. Der erste Transport ist schon unterwegs in Richtung Südosten, nach Polen. Sie werden noch mehr holen. In diesem Augenblick sind sie im 3. Stock und schlitzen den alten Perlmutter auf. Ich gehe zurück in den Schrank. Deine Naivität ist, wie soll ich sagen, lächerlich. Glaubst du, dies ist 1938? Sie haben ihre Lektion gelernt. Sie werden hier hereinplatzen, 2, wenn nicht mehr. Und als erstes werden sie in den Schrank sehen. Das sind keine Idioten, verstehst du? Was Schränke angeht, kennen sie sich aus. Und jetzt hör gut zu. Unten steht mein Veterinärwagen. Du kommst mit mir in die Klinik. Dort wagt man nicht, nach dir zu suchen. Ich bin bekannt für meine christliche Kundschaft. Hier, zieh das über und folge mir unauffällig. Ein Hundefell. Du willst mich in einen Hund verwandeln? Sie lieben Hunde. Aber muss es denn ein Bernhardiner sein? Sie lieben nicht nur Schäferhunde. Ich störe ungern. Frau Morgenstern, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass der Klempner von den Wasserwerken zwischen 11:30 und 11:54 kommt, um Ihre Rohre zu reinigen. Ah, grüß Gott, Dr. Heidegger. Wie geht es uns? Er ist ganz harmlos, Herr Butz. Ja, das sagte Kleopatra auch, als sie die Schlange an ihren Busen nährte. Sie dürfen keine Tiere halten, Haus oder andere Arten, zumal sie nicht den Segen der Kirche haben. Er ist nur auf Besuch, Herr Putz. Wir sind gleich wieder weg. Ja, aber beißt er? Seine Zähne sind nicht der Rede wert. Er heißt Dodo. Das ist was anderes. Braver Hund. Das soll heißen, wie geht es Ihnen heute, Herr Butz? Ich hatte mal einen Hund, einen Zwergspitz. Er hieß Valentin. Er war gar nicht spitz. Er saß den ganzen Nachmittag am Fenster und genoss die Aussicht. Bis dann eines Tages ein Mann, ein großer, knochiger Ausländer vorbeikam mit einem Dackel. Valentin seufzte, sprang aus dem Fenster und brach sich das Genick. Interessiere dich ja nie für Ausländer! Für Dackel. Auf Wiedersehen, Frau Morgenstern. Auf Wiedersehen, Dr. Heidegger. Auf Wiedersehen, Dodo. Das ist entwürdigend. Dodo? Was für ein Name ist das? Bin ich ein Schoßhund? Hätte ich nie was Passendes für einen Bernhardiner finden können? Lugano, Wattenwühl, Fondue, Gorbeau. Alfons, ich habe die Nase voll von ständigen Ausflüchten. Sag mir nicht, wie ich dich nennen soll, oder ich nenne dich Finkelstein. Es gibt keinen Hut etwas an, wie man ihn nennt. Meine Nachbarin, Frau Diebel, nennt ihre zwei Kanarienvögel Schuppenhauer-Zwillinge. Hier bin ich und setze mein Leben für dich aufs Spiel. Angela setzt ihr Leben für dich aufs Spiel. Wir hätten zum Skinhead-Rock-Konzert gehen können. Aber nein, hier sind wir bester Dinge und guten Willens, setzen unser Leben für dich aufs Spiel für einen miesen Juden! Und du spulst dich auf wegen Dudu. Entweder tust du, was ich dir sage, oder ich mache diese Tür auf und rufe Obersturmführer Bruns. Und jetzt setz deinen Kopf auf und folge mir auf allen Vieren. Und knurr nicht, Liebling. Atme einfach schwer durch die Schnauze. Und wenn du zufällig einen SS-Mann triffst, lass die Zunge raushängen. Sag wow, wow. Nur Mut, Dodo. Werde ich dich wiedersehen? Wann immer du willst. Du wirst mir treu bleiben? Bis in alle Ewigkeit. Amen. Wenn Dolphy, der Postbote, klingelt, sag, du bist nicht da. Das werde ich. Versprochen? Es war schön letzte Woche am Freitag. Was war letzte Woche am Freitag? Wie kannst du das vergessen? Es war nicht Freitag, sondern Dienstag. Es war vor 2 Wochen und es regnete. Und ich benetzte dein linkes Ohr mit meiner dankbaren Zunge. Es war das rechte. Wow, wow, dir. Gehen wir jetzt bitte. Kann ich jetzt ihren Schornstein fegen? Geistig völlig verwirrt. Er glaubt fest, dass die Nazis grassieren und hinter ihm her sind. Wir werden ein therapeutisches Spiel mit ihm spielen. Das wird eine Mordsgaudi. Zuerst werden wir ihm seine verrückten Fantasien glauben und so prosimitisch wie möglich sein. Dann, wenn ich dieses Signal gebe... Gegenteil. Gibt ihm Zunder, ein hübsches Pogrom, beschimpft ihn, beleidigt seine Mutter, verhaltet euch so antisemitisch wie möglich. Das wird's dem Mistkerl zeigen. Ihm soll das Mark gerinnen. Klar? Dann gehen wir in die Kantine und feiern den Triumph des Rassismus. Vorsicht, er kommt. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. Ach, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin eigentlich kein jolly good fellow, aber euer Willkommensgruß tut mir gut. Machen Sie es sich bequem, lieber Morgenblau. Morgenstern, Martha. Und entspannen Sie sich. Sie sind bei wahren Freunden. Hier sind Sie sicher, wie eine Damenbinde. Wir beschützen Sie. Wir wissen, welche Qualen Sie durchgemacht haben. Wir alle sind von diesen braunen Schlechtern. schikaniert worden. Mein Vetter Bernie... Was ist denn mit Ihrem Vetter Bernie? ...im Zirkus knapp gekidnappt. Sie zwangen ihn zu allerlei erniedrigenden Tricks. Er weigerte sich. Sie steckten ihn in einen engen, stinkenden Käfig. Sie beschimpften ihn. Jumbo. Sie schlugen ihm aufs Hinterteil. Er rastete aus. Er rief nach seiner Mutter Bertha. Dann erhängte er sich mit einem wirkungsvollen rabbinischen Fluch. Mit was für einem? Achul, Scharmuta! Er war Jude. Von seines Onkels Seite. Alfons, hat man Sie gefoltert? Noch nicht. Die werden Sie in den Keller stecken. Blut überall. Sie werden sie an die Wand ketten. Sie werden lächeln. Hey, Alfie, werden sie sagen, möchtest du etwas Kokosnussmilch? Sie dürsten nach etwas Kokosnussmilch. Sie schließen die Augen. Sie zwingen ihnen den Mund auf, aber statt Kokosnussmilch... Ich mag keine Kokosnussmilch. Sind Sie sexuell je belästigt worden? Nicht, dass ich wüsste. Sie müssen sich ausziehen. Sie stellen sich an die nasse Wand. Sie kichern. Sie zwingen sie, das Horst-Wessel-Lied zu singen. Mit ruhig festem Schritt, Kameraden, die Rot und die Reaktion erschaut. Marschiert im Geist. Junger Mann, ich erkenne es an, dass Sie mich an sexuelle, ich mag den Ausdruck nicht, Praktiken erinnern, die man an mir verüben könnte. Aber das Lied, das Sie hier gerade singen, das ist veraltet. Es wurde in der schlimmen alten Zeit von einem Zuhälter geschrieben und war bei Kriegsende aus der Mode. Ich schlage vor, Sie versuchen es mit einem modernen Liedchen wie Adonai mobile, Calpium al vento. Mein Name ist Morgenstern. Wo hast du den Namen geklaut? Morgenrot? Gnädige Frau, damit bin ich geboren. Auch wenn mein Urgroßvater, genannt Josef der Bucklige, nach der Französischen Revolution, als die Ghettos befreit wurden, 20 Taler für einen Morgenstern zahlte. Aber nur weil Rosenduft nicht mehr erhältlich war. Hast du einen der Rosenduft bekommen, fragte ihn seine Frau mit einem leicht bedrohlichen Unterton in der Stimme. Ausverkauft, erwiderte er. Na schön, Rosenduft. Wie viele ahnungslose Jungfrauen hast du geschändet? Ich weiß gar nicht, wie man jemanden schändet. Wieso sind sie plötzlich so unfreundlich? Du musst sie mit deiner gespielten Unschuld irgendwie verstimmt haben. Die Zeit für gespielte Unschuld ist vorüber, Freundchen. Bist du verheiratet? Ja, glücklich. Ist deine Sarah klein, dick, schmierig? Sie ist schön, schlank, ziemlich groß und nachgiebig wie ein Schilf. Und sie heißt nicht Sarah, sondern Angela. Angela? Ja. Etwa eine Episkopalin? Nein, sie kommt aus einer alten, ehrwürdigen katholischen Familie. Wie hast du sie verführt? Ich brauchte sie nicht zu verführen. Also war sie eine Hure? Wie können Sie es wagen? Habe ich nicht Augen? Habe ich nicht Hände, Sinne, Gefühle, Leidenschaften? Ich zitiere den unsterblichen Baren. Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, gewärmt und gekaltet von eben den etc. etc. Also, lasst mich euch sagen, meine Angela ist rein wie Treibschnee, schmilzt nur zweimal im Monat, vor allem in Freitagsnächten, wenn sie mich nach einer parfümierten Dusche umfängt, mir süße Nichtigkeiten zuflüstert. Alfons, mein Morgenstern, komm wie ein Komet und besprühe mich mit einer himmlischen Dusche etc. Ich lernte sie vor ein paar glücklichen Jahren in einer Telefonzelle kennen, wo sie frisch aus dem Kloster gekommen mit unschuldigem Lächeln sagte, guter Mann, Meine Fingernägel sind durch zu viele fromme Gebete alle gebrochen. Würden Sie für mich wählen? Ich kann es versuchen, sagte ich. Und verbrachte den Vormittag damit, hin und her zu wählen. Ich werde zu ihr zurückkehren, ungeachtet aller Gefahr. Ich werde eine österreichische Tracht anlegen und langsam über den Ring gehen. Und wenn ich den feisten Bob treffe, werde ich ihm zurufen, hier bin ich, Alfons Morgenstern. Kommt und kriegt mich. Ich kann schneller rennen. Kann er? Nein. Einem Infarkt explodiert. Heidecker? Traugott, ich bin der neue Besitzer. Alles ändert sich. Nun ja, das liegt in der Natur der Dinge. Ich bin ein alter Kunde. Seit 15, 20 Jahren komme ich zum Haarschneiden zu Traugott. Hin und wieder komme ich zum Rasieren. Ja, auf ein Schwätzchen. Womit kann ich dienen? Können Sie mich verwandeln? Das ist meine Spezialität. Nehmen Sie Platz, mein Herr. Lassen Sie mich erklären. Den ganzen Vormittag bin ich über den Ring gewandert. Vom Fluss weg. Und wieder zurück zum Fluss. Ich habe nach den Nazis gesucht. Bereit, gepackt zu werden. Misshandelt. Und Schlimmeres. An einem Laternenmast bei der Oper geknüpft zu werden, während die Menge mich beschimpft, lacht, verächtlich schnaubt und auf mich zeigt, verächtlich, um mich zu hängen und zu rädern, zu vierteilen, um mein Herz zu beschneiden. Weil da war keine Menschenseele, die Straßen waren leer, nur ein pakistanischer Zeitungsjunge. Der, als er mich sah, oh Gott, rief, ach, und weglief. Dann hat sie total erschöpft war. Nie in meinem Leben bin ich so viel gegangen, machte ich am Café Schwarzenberg halt. Das war völlig leer. Setzte mich an der kleinen niedlichen Marmortische, um meine müden Knochen auszuholen. Und es war wie ein Erkenntnisblitz. Dass ich fürs Märtyrertum nicht geschaffen, sondern in Wirklichkeit zu sehr Realist bin, um aufgeknüpft, verhöhnt, in Stücke geschnitten etc. zu werden. Dass ich zu viel von einem Morgenstern an mir habe. Ich beschloss zu leben. Nicht bis dann leben sie noch heute, sondern in Wien, das ich sehr mag. Und deshalb bin ich hier. Und suche professionelle Hilfe. Ich stehe zu Diensten. Transformieren Sie mich. Verwandeln Sie mich in einen Bürger, so wie jeden anderen. Machen Sie mich unscheinbar. Um genau zu sein, glätten Sie mein gelocktes Haar, damit es nicht absteht, ob der Ungerechtigkeit der Welt. Und meine bananenförmige Nase. Machen Sie sie kurz und stumpf. Am besten stromlinienförmig. Oh, und meine Ohrläppchen, die mir ums Gesicht schlappen. Reduzieren Sie sie auf, sagen wir, protestantische Kurzform und begradigen Sie meinen Buckelrücken, damit ich nicht umhertapse wie Quasimodo, das Monster von Notre Dame. Und verwandeln Sie meine Plattfüße in feste, federnde Werkzeuge, um aufrecht zu gehen. Brust raus, Bauch rein, ein echter, fescher, unwiderstehlicher, christlicher Kavalier, der Wien, wie nur du allein pfeifend den Graben entlang geht, der mein Grab sein wird. Ganz wie sie wünschen. Und noch etwas. Tun Sie was gegen meine Schielaugen, damit sie direkt und unerschütterlich auf Gottes feindselige Welt blicken können. Wird gemacht. Grüß Gott. Schöner Schneefall, nicht ungewöhnlich. Geht bald vorbei. Wie bitte? Bisschen lauter. Wo sind Sie? Wo? Wo sind Sie? Ach so. Sie haben sich verlaufen. 18. Bezirk. 18. Bezirk. Währinger Gürtel. Und so weiter. Ja. In Wien. Wien. Vienna. Gern geschehen. Sind Sie Fremdin? Na ja. Wo kommen Sie her? Wo? Wo kommen Sie her? Das heilige Land? Na, willkommen. Wie heilig ist es? Ist gut. Suchen Sie die Josefstadt. Da sind etliche Hotels. Hotel Occident zum Beispiel. Der Portier heißt Ramazeda, aber er ist Grieche. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Wie bitte? Ich habe keine Ahnung, wo? Bei mir? Sehr freundlich, aber es geht nicht. Kaum groß genug für meine Frau und für mich. Nein, es geht wirklich nicht. Hören Sie, was fällt Ihnen ein? Ich meine, ich kenne Sie ja gar nicht. Lassen Sie mich, rufe die Polizei, Hilfe! Ich habe Sie noch nie gesehen. Tut mir leid, das geht nicht. Kommt nicht in Frage, lassen Sie mich los. Sind Sie verrückt? Los, sag ich. Lassen Sie mich, oder ich rufe die Polizei. Hilfe! Hör, du dreckiger Jitz! Bist du es, der einst reich war an Ansehen? Bist du es, der einst gleich war dem Sonnenlicht zur Mittagszeit? Bist du es, der einen Thron aus Edelsteinen besaß? Bist du es, der 70 Tische für die Armen gedeckt hatte? Nun aber sitzt du im Staub. War dein Haus voll von Rauchgefäßen für den Wohlgeruch? Doch nun lebst du im Gestank. Goldene Lampen hattest du einst auf silbernen Leuchtern. Doch nun wartest du, dass der Mond deine Nacht erhelle. Einst gab dir der Weihrauchbaum duftende Salbe, doch jetzt sitzt du in Fäulnis da. Die Ungerechten hast du verlacht, doch nun bist du zum Spott aller geworden. Bist du es, der einst 7000 Schafe ausgesondert hatte zur Schuhe, den Armen zur Kleidung, der 3000 Kamele bestimmt hatte zur Beförderung der Güter für die Armen, der 1000 Rinder ausgesondert hatte zum Pflügen für die Armen? Wo ist nun deines Thrones Pracht? Sie haben mir die Nase gebrochen. Na und? Eine Nase mehr oder weniger, kein großer Unterschied. Mag sein, dass ob der Erinnerung an dein früheres Glück du in Wahnsinn verfallen bist. Ist wohl dein Geist zugegen? Ja, mein Geist ist zugegen, doch. Doch haftet er nicht mehr am Irdischen. Denn unbeständig ist die Erde gleich denen, die sie bewohnen. Die Erde verändert sich im Laufe der Zeit. Bald herrscht Krieg, bald Frieden. Manche werden belohnt, manche werden bestraft. Ich will dir eine Frage stellen. Gibst du auch auf diese eine besondere Antwort, dann wissen wir, dein Geist ist bei dir. Worauf hoffst du? Auf Gott. Wer hat dir die quälenden Schmerzen gesandt? Gott war es. Hoffst du auf Gott? Wie kannst du dann wagen, ihn zu bezichtigen? Er habe dir ungerechterweise diese Leiden zugefügt. Denn wenn er es war, der gab und wieder nahm, hätte er besser gar nichts geben sollen. Und noch eins sage ich dir. Ist der Geist bei dir, dann tu mir kund, warum die Sonne sich im Osten erhebt und im Westen untergeht. Des Morgens aber. Wenn wir aufstehen, sehen wir sie wieder im Osten sich erheben. Hör mal, wer sind wir denn, dass es uns erlaubt ist, uns mit dem Himmlischen zu beschäftigen? Und damit du weißt, dass mein Geist noch bei mir ist, will ich dir nun eine Frage stellen. Ja? Die Speise, ja, die geht durch den Mund in den Körper ein. Und mit dem gleichen Mund wird das Wasser getrunken. Und beide ziehen durch den Schlund. Doch wenn sie ausgeschieden werden, dann trennen sie sich voneinander. Jetzt sag, wer scheidet sie voneinander? Keine Antwort ist auf deine Frage. Da du nicht einmal die Ausscheidung des Körpers begreifst, was schickst du dich an, das Himmlische zu verstehen? Ja, ich wollte nur ergründen, ob dein Geist bei dir ist. Mein Geist? Schau. Deine Hoffnung wird betrogen. Durch seinen Anblick kommt man schon zu Fall. Wenn man ihn aufweckt, wird er wütend. Wer ist es, der ihm widerstehen kann? Ha? Wer trat ihm hier entgegen und blieb heil? Nicht einen gibt es unterm ganzen Himmel. Ziehst du durch seine Nase eine Binse? Durchbohrst du seine Backe mit dem Haken? Wird er Schmeichelworte an dich richten? Kannst du mit ihm wie mit einem Vöglein spielen? Kannst du mit Haken seine Haut vollspicken? Denk an den Kampf. Du tust es nimmer wieder. Wer wagt sein Oberkleid wohl aufzudecken? Wer dringt in seine Doppelpanzer ein? Wer öffnet wohl die Tore seines Rachens? Es lagert Schrecken rings um seine Zähne. Sein Niesen lässt das Licht aufleuchten. Die Augen sind ihm wie des Frührots Wimpern. Erhebt er sich, erschrecken selbst die Fluten. Die Wampen seines Fleisches haften fest. Sein Herz ist hart gegossen wie ein Stein. Wenn jemand ihm begegnet, nützt kein Schwert. Es finden unter ihm sich spitze Scherben. Im Schlamme zeichnet er ein Dreschbrett auf. Die Tiefe lässt er wie den Kessel sieden. Man hält das Meer für Greisenhaar. Es gibt nichts seinesgleichen auf der Erde. Ich war es, der verdunkelt deinen Plan. Und Wörter sprach ich ohne Einsicht. So höre also bitte. Ich will dich fragen. Belehre mich. Nur durch Gerüchte wusste ich von dir. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Drum spreche ich mich schuldig. Bist du Hiob? Wer ist es nicht? Es ist nett von dir, mich hier zu begleiten, Angela, zu diesem Friedhof, wo meine Familie begraben liegt. Ich besuche sie zum ersten Mal. Ich bin ein schlechter Sohn, Vetter, Onkel etc. Ich war nicht da, als sie starben. Ich hielt mich in relativer Sicherheit auf bei Fräulein Eli Schornstein in der Nähe von St. Pölten. Obwohl versteckt, verbrachte ich eine einigermaßen nette Zeit mit Fräulein Schornstein. So war ich nicht auf dem Begräbnis. Begräbnis. Was für ein Begräbnis. Aber ich weiß, dass sie hier endeten, einige von ihnen. Andere, wie Tante Lucille, gingen in Rauch auf. All die Jahre vermied ich es, sie hier zu besuchen. Da sie nun schon mal gestorben waren, nein, abgeschlachtet waren, hörten sie auf, für mich zu existieren. Ich meine, ich versuchte nicht an sie zu denken. Ich hatte sie vergessen, außer hin und wieder ihre Stimmen und ihr liebes Lächeln. Naja. Nicht eigentlich vergessen. Aber ich trauerte nicht. Meine Tränendrüsen waren trocken. In all diesen Jahren war ich sozusagen der einzige Morgenstern, als wäre ich unter einem Rosenstrauch geboren. Verzeih meine poetischen Phrasen. Ich kann mir nicht verzeihen. Jesus, wenn man so sagt, was würde ich nicht für eine echte Träne geben? Du nämlich wärst einmal die Woche hergekommen mit einer Blume und hättest hier gestanden mit nassen Augen und an sie gedacht und hättest sie auf eine Weise lebendig gemacht. Ich nicht. Als wollte ich sagen, so ist das Leben, es endet. Im Ende liegt Gerechtigkeit. Wenn jeder stirbt und den Toten ist es gleichgültig, ob sie wie Hunde abgeknallt oder wie alte Zeitungen verbrannt wurden. Ich war ein schlechter Sohn. Etc. Das weiß ich jetzt. Ich hatte in letzter Zeit ein paar Albträume. Ich kann mich nicht an sie erinnern, nur verschwommen. Das ist normal, nicht wahr? Ich lief durch die Stadt und es ist komisch mit Albträumen. Sie waren wirklich schrecklich, aber danach fühlt man sich besser. Ja. Besser als was? Als hättest du über dich gerichtet und dich schuldig gesprochen. Und wärst gehängt, gerädert. Die Gräber sind offen. Was redest du da? Die Toten setzen sich auf. Gehen wir, bitte. Gehen wir hier weg. Ich kann jetzt nicht gehen. Das ist meine Familie. Schau. Meine Cousine Clarissa. Und hier ihr Kind. Ich habe ihren Namen vergessen. Clarissa war ziemlich fett. Ich meine, füllig. Aber sie hatte ein gewinnendes Lächeln. Als sie 1941 die Grenze zu überschreiten versuchten, wurde sie zu Tode geprügelt. Ja, Judith. Ja, so hieß das kleine Mädchen. Und hier? Wer könnte dieses schmale Skelett sein? Ach ja, Tante Gisela. Ihr Kopf wurde in zwei Hälften gespalten. Sie zwangen sie nach, ich glaube, Teresin zu gehen, aber sie setzte sich und sagte mit ihrem klaffenden Kopf, ich gehe nicht. Und der Schnee deckte sie zu. Sie hatte viel gelacht. Ja. Und hier, wenn ich mich nicht irre, ist Onkel Julius. Ein arger Langeweiler. Er war immer erkältet. Seine Nase lief und lief. Er verbrauchte 4 bis 5 Taschentücher am Tag. Ein dünner Mann, der mit weit ausgebreiteten Armen nach seiner Frau rufend aus dem 6. Stock sprang. Und hier? Wer sagt es denn? Das ist mein Bruder Emil. Fast sein ganzes Leben verbrachte er im Irrenhaus. Saß einfach da, in sich versunken, sprach gelegentlich mit dem Propheten Elia. Sie kamen und schlugen ihn tot. Er sagte, warum schlagt ihr mich? Und hier, ach ja, das goldene Haar ist nicht mehr. Doch ist sie meine Mutter. Bitte, lass uns gehen. Und ihr Mann, der zufällig mein Vater war. Er war viel größer als sie. Jetzt sind sie ungefähr gleich groß. Er hatte eine sehr markante Nase, wie Cäsar. Jetzt hat er keine. Nasen, glaube ich, verschwinden als erstes. Ich rief ihn aus meinem Versteck bei Fräulein Schornstein an. Hab ich, obwohl es gefährlich war. Und sagte ihm, er soll kommen und sich bei mir verstecken. Fräulein Schornstein hätte eine große Wohnung, aber er sagte, warum soll ich mich verstecken? Ich habe nichts Böses getan. Und ähnlich verrücktes Zeug. Ich bin Patriot, sagte er. Ich habe im Ersten Weltkrieg gekämpft. Ich werde meinen guten schwarzen Anzug anziehen, mit allen meinen Auszeichnungen. Und wenn sie mich holen kommen, werde ich aufrecht dastehen und deine Mutter bei der Hand halten und in ihre Gesichter spucken. Einmal rettete er mir das Leben. In Pörtschach am See. Ich war 4 oder 5. Wir zogen uns in derselben Kabine aus. Die Planken gaben nach. Ich fand mich im Wasser wieder. Bis zu den Ohren. Ich stand ganz still. Als er sich beim Ausziehen umdrehte, herunterlangte, mich hochzog und sagte, Alfons, die Tür ist da drüben. Hast du Hunger? Tschulala. Hier. Ein kaltes Schnitzel auf Butterbrot. Gut? Köstlich. Das Beste, das ich je hatte. Sollten wir sie nicht zurück in ihre Ruhestätten legen? Lass sie die Wiener Luft genießen. Können sie das? Oh ja, das können sie. Ein Schnitzel, Mutter? Sie ist nicht hungrig. Sie will, dass du zuerst isst. Danke. Keine Ursache. Die Ballade vom Wiener Schnitzel oder Alfons Morgenstern hat einen Albtraum von George Tabori. Alfons Morgenstern, Detlef Jakobsen. Angela Morgenstern, Therese Affolter. Fritz Heidegger, Hermann Lause. Hermann, Walter Pfeil. Bildert, Jerry Wolf. Dolphy, Anton Ratinger. Herr Putz, Walter Pfeil. Ein kahler, fetter Mann und ein Schornsteinfeger, Michael Walke. Frau Grünspan, Dorothea Hanke. Die Teufel, Chris Pichler, Hermann Lause und Anton Rattinger. Die Tiere, Chris Pichler, Walter Pfeil und Anton Rattinger. Musik Klaus Bulert, Regieassistenz Christine Nagel, Schnitt Dagmar Loke, Ton Peter Kainz. Radiobearbeitung und Regie Jörg Jannings. Produktion Deutschlandradio Berlin 1996. Im Mai 2004 brachten wir anlässlich des bevorstehenden Geburtstags von George Tabori eine Hommage mit Ausschnitten aus seinen Hörspielen und Gesprächen mit Freunden, mit Schauspielern und Komponisten. Sie alle gratulierten und erinnerten sich gern an intensive Probenarbeiten, aufregende Inszenierungen und vor allem an George Tabori als zuhörenden und weisen Freund. Aus dieser Hommage »Was seid ihr nur für Menschen?« hören wir jetzt wiederum einen kleinen Teil, das heißt einige Interviews, die Stefan Ludmila Wiesner geführt und ausgewählt hat. Und Ausschnitte aus den Hörspielen Jubiläum, Erste Nacht, Letzte Nacht und Mein Kampf. Wir beginnen mit der Musik von Stanley Walden zum mehrteiligen Hörspiel Siegmunds Freude nach Protokollen des Gestalttherapeuten Frederick S. Perls, das 1982 entstand, und hören dann im Verlauf eine Komposition von Klaus Bulert aus Erste Nacht, Letzte Nacht. Power is, come praise man in his infinite variety. We can dance and we can sing, we can conquer anything. Laudate. Ring those bells and let them sound loud, Daddy. Es geht darum, dass diese Erinnerungsmechanismen, wenn die nicht sinnlich sind, wenn also nicht das ganze Organismus dabei ist, dann ist es eigentlich keine wahre Erinnerung. Dann ist es eine, keine literarische Erinnerung, sondern eine intellektuelle Erinnerung. Es ist dann eine Geschichte, die man erzählt. Und das ist im Leben auch so. Eine wahre Erinnerung ist ein Wiedererleben, ja? Some of things for pay. George Tabori in den Augen der anderen. Leslie Moulton, Jörg Jannings, Klaus Buhlert, Uschi Höpfner-Tabori, Stanley Walden, Detlef Jakobsen, Günther Einbrot, Götz Nalepper sowie ein anonymer Bühnenpförtner. Ja. George zu beschreiben, also rein äußerlich würde ich erstmal sagen, er zieht sich ganz exquisit an. Die Kleidung, die er immer anhat, hat eine enorme Eleganz, eine gewisse Beweglichkeit und Weichheit und Wärme, und diese Qualitäten entsprechen auch seiner Persönlichkeit. Also er hat die Eleganz im Ausdruck, sprachlichen Ausdrucks, ob das jetzt verbal ist oder geschrieben ist, das Barocke, was auch noch, glaube ich, von seinen ungarischen Wurzeln herkommt. Er hat dann auch, also etwas, was mal mein Mann Felix von Manteuffel gesagt hat, dass er von George gelernt hat, keine Ressentiments zu haben. Er hätte das von George gelernt. Dann, er ist ein Genussmensch. Er strahlt eine enorme Wärme aus. Hat ein bisschen auch was so von seinen Pullis. Oder so mit seinem Schnauzbart. Und manchmal hat er Vollbart. Und früher hatte er ja noch mehr Haare. Und dann sitzt er so manchmal da mit seinem Schal im Winter und macht dann laute Knoten mit den Fransen vom Schal und so ruff, ruff, so ein bisschen in sich hinein, weil er, also man nennt das Nuscheln. Sie haben mich nicht verstanden. Oder sowas. Das ist dieses geistige Stricken oder geistige Knoten, wie ich das immer gesehen habe, weil er auch permanent denkt. Er ist jemand, der aufnimmt, zuschaut und denkt, und dieses Verknoten der Fransen des Schals hat mir immer sehr gut gefallen. Also da ist ja zum Beispiel auch eine Zeile in diesem Don John in Heaven, wo er sagt, es ist sehr schön zu lieben, aber was noch schöner und wichtiger ist, ist jemandem zu zeigen, dass die geliebt werden. Und das ist etwas, was George in der Arbeit auch immer gemacht hat. Also dass er jedem Schauspieler immer das Gefühl gegeben hat, dass er besonders ist, dass das, was er zu erzählen hat, was Besonderes ist. Nicht, dass man auf irgendeine Art und Weise ausgenutzt wird oder so als Bühnenmobiliar hin und her geschoben wird, gar nicht. Sondern, dass man einmalig ist und dass alles, was in einem Menschen drin ist, wenn man dann ein Ventil findet, wozu er ja oft der Ventilöffner ist, oder andersrum zu sagen, er sagt immer, mach aus deiner privaten Scheiße öffentliches Gold. Und dazu hat er sehr vielen von uns geholfen, ohne dass es jetzt privat aussah, sondern dass es immer in den Rahmen des Abends, was man zusammen gestaltet hat, also ob es jetzt ein Shakespeare war oder ob es ein Tabori war, also dass es da immer reinfloss. Der Mensch hat Bedürfnisse und Wunden, und die bleiben immer die gleichen. Jede Zeit hat dann andere Herangehensweisen vielleicht. Aber ich denke, dass die Stücke von Tabori wichtig bleiben, weil sie wirklich existenzielle, menschliche Dinge ansprechen, die nicht vergehen. Sicher, ein junger Regisseur, der jetzt so ein Tabori-Stück macht, der wird es anders machen, als ich es gemacht habe. Also Mein Kampf oder Weißmann und Rotgesicht und so weiter, weil er eine ganz andere Befindlichkeit und ein ganz anderes Lernergebnis hat als ich. Aber die Inhalte, die Dinge, die Tabori angesprochen hat, die werden bleiben. Die kann man anders lösen vielleicht, aber der Inhalt bleibt. Und auch beim Publikum, auch beim Menschen, der zusieht und zuhört, das Bedürfnis natürlich, solche Dinge zu sehen und zu hören und zu fassen zu bekommen. Und ich meine, wenn man Geschichte vermittelt, wenn man Auschwitz zum Beispiel auch vermittelt, dann finde ich, darf man die persönliche Geschichte nicht außer Acht lassen, denn das erhält sehr viel. Schreiben ist ein körperlicher Vorgang, ja, und es wird geleitet vom Gehirn angeblich, aber es kommen Bilder, Sätze, aber man schreibt, das weiß ich nicht, die anderen schreiben, ich meine, ich nach einer gewissen Notlage, es ist eine Notlage, und dann befreit man sich davon dadurch, dass man darüber schreibt. Also Kannibalen, mein erstes Stück in Deutschland, das kam aus einer psychiatrischen Erleichterung mit meinem Vater und so weiter, der in Auschwitz war. Ich glaube nicht, dass Schreiben so so ich sagen, wie du es formulierst hast, das kann man... Das hast du mal gesagt, also du hast... Das hat nichts zu sagen, weil ich habe viele Sachen gesagt, die ich nicht mehr glaube oder nicht ganz glaube. Aber ich glaube, es ist nicht so ein absichtlich, mit Absichten verbundene Sache, es ist mehr organisch. Ich schreibe zum Beispiel immer mit der Hand. Ja. Ich kann Schreibmaschinen, Computers nicht brauchen. Aber ich bin ja sehr alt und sehr altmodisch. Man hat eine Idee, ein Bild, und dann verfolgt man es wie eine Spur. Meine Kerze brennt an beiden Enden. Sie brennt bis morgen nicht. Oh, meine Feinde, oh, meine Freunde. Sie gibt ein schönes Licht. Jetzt verstehe ich endlich, was mit euch Juden los ist. Schön wäre es. Ein unsichtbarer Hund bellte hysterisch. Er muss angekettet gewesen sein. Metallische Scheppen begleitete das Bellen. Ich glaube, wir alle, die mit ihm gearbeitet haben, das ist einfach unvergesslich. Das ist ein Geschenk, das wir im Leben bekommen haben. Wir haben auch übrigens Totenfloß in den Münchner Kammerspielen gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich eine Nacht lang oder eine lange Probe auf einem Klavier durch den Raum gefahren wurde, in den Münchner Kammerspielen, und irgendetwas anhand von Mozart Klavierkonzerten entwickeln sollte. Es war sehr erstaunlich. Und die Schauspieler saßen auf dem Klavier und benutzten es als Floß. Es war sehr erstaunliche Arbeit. Aber für mich hat es natürlich etwas gebracht, was man in Deutschland nicht so ohne weiteres in solchen Situationen erreicht. Ich gehe relativ angstfrei an meine Arbeit seit dieser Zeit, weil ich gemerkt habe, dass die Intuition des Augenblickes eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt bei solchen Entscheidungsprozessen und auch bei kreativen Prozessen. Und so entstehen neue Ideen, so entsteht eine Kette von neuen Einfällen, für die ich George immer sehr bewundert habe, dass er einfach loslassen kann, dass er einfach seine ursprünglichen Ideen verändern kann, dass er durchlässig ist, dass er sehr willensstark ist und Theater anders sieht, als es andere Leute in Deutschland sehen, und dass ich das viele Jahre machen konnte, genauso wie das Hörspiel, hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich jetzt so arbeite, wie ich das tue. Und diese Nähe von Hörspiel und Theater ist natürlich auch ein Überbleibsel meiner Zeit mit Tabori. George hat mehr musikalische Kenntnis, als man glaubt, kann ich nur sagen. Manchmal erwähnt was mich total überrascht, dass es ihm bekannt ist, oder manchmal geht er zum Klavier und spielt ein paar Töne und man merkt, dass doch, er hat ein paar Stunden hinter sich. Und er ist sehr rätselhaft in diese Weise, das glaube ich. Naja. Er ist selbst ein sehr unruhiger und sehr ungeduldiger Mensch eigentlich und zwingt sich also immer wieder zu dieser Ruhe. Aber er hat eine Technik entwickelt, sich das Entscheidende oder das Störendste wegzutun und auch das Wichtige. Und das ist ein Punkt, den wir gelernt haben bei ihm. Worauf kommt es an? Ja. Das Interessante ist, das muss ich immer wieder betonen bei dieser Arbeit mit George, dass man teilweise schneller fertig war als andere Leute, die monatelang probierten. Ja? So wie George auch immer sagt, weil er probiert ganz oft den ersten Teil, also das erste Bild oder zwei oder drei Seiten immer wieder und das ist wie eine, bis man dann reinrutscht und dann ist man praktisch in der Geschichte drin und dann läuft das von selbst. Ja. Fast alles, was Sie tun, gehört zum, sagen wir, Einstimmen des schauspielerischen Instruments, um mehr Vertrauen, mehr Gruppenzusammenarbeit zu ermöglichen. Wir arbeiten sehr hart. Ich bin 12 Stunden dabei pro Tag, die anderen 8 bis 10 Stunden. Bis zu den Füßen runter, wie so ein Regenbogen, vom Mund bis zu den Füßen. Na, die proben noch. Nein, die Premiere ist morgen. Ich weiß nicht, wann der Herr Tabori hier vorbeikommt. Nur das Lachen therapiert und befreit. Das ist auch eine Lehre, die ich von George mitgenommen habe. Was machst du denn? Wieso zerstörst du meinen Wurm? Es hat immer mit Menschen zu tun. Jörg Jannings hat vorgeschlagen und damals im Rias ging eben noch sehr viel in dieser kleinen, aber sehr ungewöhnlichen Abteilung, dass man was vorgeschlagen hat, auch Leute, die nicht middle of the road gingen, und das tat George wahrlich nie, die reinzubringen und die zu dem auflaufen zu lassen, was dann dabei rausgekommen ist. Ja. Ich denke, die Präsenz von George ist seine Persönlichkeit. Also das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Und diese Persönlichkeit hat sich halt in allen seinen Arbeiten gezeigt. Es war kein wesentlicher Unterschied, eigentlich überhaupt kein Unterschied, wie er mit uns gesprochen hat, wie er Theater gespielt hat dann. Er ist eingesprungen in meinen Kampf in der Rolle des Lobkowitz, nachdem der Kollege Lindinger sehr krank war. Und die einzigen, die wirklich aufgeregt waren, waren die Kollegen. George überhaupt nicht. Der hat sich die Mütze aufgesetzt und die Jacke angezogen, Brille hat er aufgelassen, Zigaretten in der Tasche, ist auf die Bühne gegangen und hat halt den Lobkowitz gespielt. Und wir Kollegen, wie weit das beim Ignaz Kirchner war, das kann ich nicht beurteilen, das müsste er beantworten. Aber ich jedenfalls war so aufgeregt, weil man natürlich mit allen Gedanken eigentlich beim Kollegen ist, wie steht der das durch, wie kann ich ihm helfen, wenn er plötzlich ein Blackout hat oder etwas nicht weiß. Und, so. Und dachte, der geht mit einer solchen Lässigkeit über seinen eigenen Text drüber weg und bleibt trotzdem präsent. Da ist etwas gegangen, was passiert, was er uns als Schauspielern immer gesagt hat. Er hat gesagt, kein Schauspieler ist dazu da, die Erwartungen irgendjemandes zu erfüllen. Ich glaube, das Wichtige bei George ist, dass er nie, und das hat er uns mitgegeben, dass er nie die Perfektion angepeilt hat. Das blieb immer menschlich, sehr menschlich. Das blieb auch immer mit Fehlern behaftet, auch immer mit kleinen Versprechern oder mal ein nicht wirklich gut artikuliertes Wort. Also wie das ja im Leben auch ist. Es war nie dieser Perfektionsdrang, aber es war die Aufforderung, alles, was man von der eigenen Persönlichkeit im Sinne der Rolle, im Sinne des Spiels mobilisieren kann, das auch zu mobilisieren. Diese Aufforderung und die Möglichkeit war immer da, wenn es auch auf Kosten einer sogenannten Perfektion ging. Perfektion ist ja nicht wirklich eine interessante Sache. Da muss ich nicht Theater spielen, da muss ich auch nicht Menschen, lebende Menschen vor dem Mikrofon haben. Das ist auch nicht wirklich interessant. Muss ich mein eigenes Buch schreiben, um das Böse aus meinem Herzen zu treiben, diesen Schatten, der auf meine Schwelle fällt. Also frage ich dich, Lobkowitz, sag mir, Arzt Lobkowitz, was soll ich tun? Du fragst mich als Lobkowitz, ich meine, ich als Lobkowitz soll dir sagen, was du tun sollst? Das will ich dir jetzt sagen, als Lobkowitz. Wenn du nicht über den Anfang hinauskommst, dann musst du eben vor dem Anfang anfangen. Wie ist der Titel? Ich meine, wie nennst du dein Buch? Mein Leben soll es heißen. Mein Leben? Das soll ein Titel sein für einen potenziellen Bestseller? Das soll ein Titel sein für einen bedeutenden Kommentar, Schlomo? Ich bin enttäuscht. Fang noch einmal an. Wie wär's mit meine Memoiren? Entsetzlich. Memoiren, meine Memoiren. Frag dich doch mal selbst, Schlomo, würde deine Mutter ein Buch kaufen, das meine Memoiren heißt? Nein. Also versuch es noch einmal. Wie wär's mit Schlomo und die Detektive? Schlomo ohne Eigenschaften. Schlomeo und Julia. Das kenne ich. Schlomo und Isolde. Warten auf Schlomo. Jetzt dreht er durch. Schlomo auf der Suche nach dem verlorenen Schlomo. Das ist ein Vogel, der Schlomo. Schlomo und Frieden. Die letzten Tage der Schlomos. Ja. Zerschlomos. Was? Wie? Wie wär's mit meinem Kampf? Das ist es. Na ja, ja, jetzt haben sie's. Immer in der Nacht liegst du bei ihr, mich ignorierst du, und jetzt plötzlich, weil ich zu Hause war, bist du mal. Naja. Und da ist sie immer hier. Ja. Gut, gute Nacht, mach's gut. Du hast neue Schuhe. Heb sie für mich auf. Wohin gehst du? Schwimmen, antworte ich, und berühre ihr Haar. Sie sitzt da und umarmt die Schuhe, und das genügt bis zu meinem Sterbetag. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Also versuche ich es nicht einmal. Ich bin keiner der Gesegneten. Ich bin nur ein Bühnenarbeiter. Was seid ihr nur für Menschen? Ausschnitt aus einer Hommage zum 90. Geburtstag von Georges Tabori von Stefan Ludmilla Wiesner. Erst gesendet im Mai 2004.